Genau, also jetzt zum ersten Punkt. Ich werde erstmal was zur Konstitution des bürgerlichen Subjekts sagen, weil das halt also die Grundlage ist für das instrumentelle Verhältnis zum Körper im Kapitalismus. Die Genese des bürgerlichen Subjekts war immer verbunden mit der Beherrschung der äußeren und der inneren Natur. Dies folgt zunächst aus der marxischen Bestimmung des Menschen als Naturwesen. Als dieses steht es notwendig im Stoffwechsel mit der Natur, das heißt, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen zu können, muss es sich die Natur notwendig aneignen und bearbeiten und sich also über diese erheben. Es entkommt der Übermacht der Natur durch die Herrschaft über sie. Die Art und Weise der Naturbeherrschung in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zeichnet sich durch ein verdinglichtes Gesellschaft-Natur-Verhältnis aus. Was meint es genau? Also vermittelt über den abstrakten Warentausch nehmen die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse selbst den Charakter von Naturverhältnissen an. Das heißt, die Produktion verläuft nicht nach Plan und unbewusst und scheinbar nach naturwüchsigen Gesetzmäßigkeiten. Wo also diese Gesellschaft selbst zur zweiten Natur wird und nicht mehr als gesellschaftlich geworden erkannt werden kann, verschleiert sie den Stoffwechsel mit der ersten Natur. Natur kann so nicht mehr als vermittelt mit der Gesellschaft begriffen werden. Und so wird im kapitalistischen System Natur reduziert auf ein Mittel zum ökonomischen Zweck der Wertverwertung. Das heißt, sie wird halt den kapitalistischen Erfordernissen angepasst und einer spezifischen instrumentellen Rationalität unterworfen. Von ihrer Konkretheit und Sinnlichkeit wird abstrahiert und was übrig bleibt von der Natur ist tote Materie, die durch Objektivierung berechenbar wird, um sie maximal auszubeuten. Adorno und Horkheimer schreiben dazu auch in der Dialektik der Aufklärung, Zitat, die bürgerliche Gesellschaft ist beherrscht vom Äquivalent. Sie macht Ungleichnamiges komparabel, indem sie es auf abstrakte Größen reduziert. Diese Beherrschung der äußeren Natur unter der kapitalistischen Rationalität macht die Beherrschung der inneren Natur ebenso notwendig. Da der Zweck der kapitalistischen Verhältnisse eben nicht das allgemeine Glück aller Individuen ist, muss das bürgerliche Subjekt sich beständig in der Entsagung seiner sinnlichen Wünsche üben. Es muss, um zur Verwertung zu taugen, die Herrschaft über die Naturzwänge verinnerlichen, also seine eigene Natur verleugnen und halt also so Triebe dem System anpassen. Die Ideale der Freiheit und der Autonomie, die die bürgerliche Aufklärung angetreten war, zu verwirklichen, blieben daher immer auch ein Schein, denn verwickelt in die kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse blieb die Vernunft selbst herrschaftsförmig und setzte sich so in ein instrumentelles Verhältnis zur Natur. Also sie macht halt dieses Natur als Objekt verfügbar, um halt Natur so zu beherrschen. In dem Augenblick, wo der Geist der Aufklärung sich also autonom dünkte und seine Naturgebundenheit nicht mehr reflektierte, wurde Aufklärung totalitär. Jene Vernunft, die allgemeine Freiheit verwirklichen wollte, scheiterte so an ihrer eigenen Verabsolutierung. Nochmal ein Zitat dazu aus der Dialektik der Aufklärung. Die Befreiung des europäischen Individuums erfolgte im Zusammenhang einer allgemeinen kulturellen Umwandlung, die im Innern der Befreiten die Spaltung desto tiefer eingrub, je mehr der physische Zwang von außen nachließ. Der ausgebeutete Körper sollte den Unteren als das Schlechte und der Geist, zu dem die anderen Mußen hatten, als das Höchste gelten. Ja, hier wäre dann auch halt die Verbindung zum Körper, die Trennung von Gesellschaft und Natur, die sich in der bürgerlichen Gesellschaft fortschreibt, schlägt sich halt auch nieder in dieser Dichotomie zwischen Geist und Körper. Jenes bürgerliche Individuum, das den Geist als das Höchste ansieht, setzt sich in ein instrumentelles Verhältnis zum eigenen Körper. Wieder ein Zitat aus der Dialektik der Aufklärung. Die Hassliebe gegen den Körper färbt alle neueren Kulturen. Der Körper wird als unterlegenes, versklavtes noch einmal verhöhnt und gestoßen und zeitgleich als das verbotene, verdinglichte, entfremdete begehrt. Erst die Kultur kennt den Körper als Ding, das man besitzen kann. Erst in ihr hat er sich vom Geist, dem Inbegriff der Macht und des Kommandos, als der Gegenstand, das tote Ding, Corpus, unterschieden. Zitat Ende. Der Körper wird zu einem verdinglichten Objekt und das an ihm, was an Sinnliches, Naturhaftes oder und Lebendiges erinnert, wird verdrängt, also muss verdrängt werden, weil es dem Vernunftprinzip, also der instrumentellen Vernunft, widerspricht. Somit sind halt hier immer bestimmte Fähigkeiten zur Sinnlichkeit und Erfahrung ausgeschlossen. Der Traum dieser Identität des autonomen Subjekts, den die Aufklärung sich noch ausmalen konnte, zerplatzte spätestens mit Freuds Erkenntnis, dass das Subjekt nicht Herr im eigenen Hause ist. Die Pointe Freuds, dass das Subjekt ist beschädigt, innerlich zerrissen zwischen Begehren und Realität, zwischen seinen Trieben und der Gesellschaft. Natur lässt sich da vielleicht verdrängen, aber sie lässt sich eben nicht abschaffen und sucht sich so ihren Ort der Wiederkehr. Wie Freud einmal formulierte, Zitat, der libidinöse Wunsch, der an der Realitätsforderung zerschellt, lebt in all den zutiefst subversiven Versuchen der Sicherung des Luststrebens in und trotz der Realität fort. In Fantasien, projektiven Realitätsumdeutungen, narzisstischen Idealbildungen. Zitat Ende. Einer dieser projektiven Realitätsumdeutungen ist die Spaltung der Gattung in zwei Geschlechter. Das moderne instrumentelle Naturverhältnis in der durch den abstrakten Tausch vermittelten Gesellschaft findet so seinen Ausdruck in der patriarchalen Ordnung. Die verdrängte Natur des zunächst männlichen Subjekts kehrt in naturalisierter Form in der Sphäre der Weiblichkeit wieder, in der das Sinnliche, das Emotionale und das Körperliche seinen Platz bekommt. Dieses Phantasma der Weiblichkeit, wie etwa Carmen Gransee es nennt, wird so zur notwendigen Ergänzung der abstrakten Wertvergesellschaftung. Das heißt auch, was entscheidend, und das wäre entscheidend für heute hier, die verdrängte menschliche Körperlichkeit wird auf das weibliche Subjekt projiziert. So war in der bürgerlichen Gesellschaft der weibliche Körper immer konstitutiv für die weibliche Subjektivität. Seit der bürgerlichen Emanzipation der Frau im 20. Jahrhundert ist nun das Grunddilemma des weiblichen Subjekts, dass es Natur repräsentieren und gleichzeitig beherrschen muss. So muss die Frau nun einerseits dem Bedürfnis nach Schönheit und Sinnlichkeit genügen und andererseits sich verwerten, also ihre Arbeitskraft zum Markte tragen. Diese hartnäckig fortbestehende Doppelbelastung der Frau manifestiert sich auch im Umgang mit der eigenen Körperlichkeit. Sie bildet oft die fatale Grundlage für eine besonders zwanghafte Einstellung vieler Frauen zu ihrem Körper, die Mädchen quasi mit der Muttermilch eingeflößt bekommen. Ja, dieses Dilemma wird aber, also scheint oft gegenwärtig kaum viel Erregung zu erwecken, denn einerseits gibt es ja schon auch so ein Tenor darüber, dass irgendwie das mit der Gleichberechtigung eigentlich jetzt auch, also dass es jetzt schon geschafft wurde und Frauen halt dieselben Freiheiten genießen wie Männer und die Ungleichheiten, die halt noch bestehen, es halt, wird dann eher auf so eine subjektive Ebene verlagert, dass halt man sich halt noch ein bisschen anstrengen muss, so auf so einen individuellen Willen haben muss und dann wird halt mit der Zeit so auch die vollständige Emanzipation erreicht sein. Und ja, andererseits gibt es auch ja immer noch so ein feindliches Gefühl gegen den Feminismus. Und dass ja auch die Hoffnung gewachsen ist, dass jetzt mit neuen technischen und anderen Errungenschaften die Geschlechterbinarität auch bald ja vielleicht sich von selbst erledigt. Diese Möglichkeit, das Verwiesensein der Frau auf ihre Körperlichkeit und ihre Doppelbelastung in der postmodernen Gesellschaft abschaffen zu können, möchten wir aber nochmal einer näheren Prüfung unterziehen und ja hinterfragen, inwiefern der Umgang mit dem Körper auch so eine postmoderne Freiheit und Flexibilität tatsächlich einlöst oder eben nicht. Deswegen im, jetzt im zweiten Teil soll es halt um die eher den Umgang mit dem Körper in der Postmoderne nochmal speziell gehen. Also Postmoderne einfach jetzt mal als so ein der Zeit des postindustriellen Kapitalismus. Also die These ist hier, dass es schon eine neue Rolle des Körpers in, im Verwertungsprozess oder im Produktionsprozess gibt und die Naturbeherrschung immer weniger sichtbar wird. Man beobachtet in den letzten Jahrzehnten eine Verschärfung des Körperkults. Also der Körper wird zum gestaltbaren, jederzeit veränderbaren und perfektionierbaren Produkt. Dabei ist die Tendenz weiterhin sehr steil steigend. Also um mal ein paar Zahlen zu nennen, die so circa die Hälfte junger Koreanerinnen unterzieht sich einer Augenoperation, um das, das Augenlid westlichen Standards anzupassen. Eine US-Bürgerin gibt durchschnittlich fast $2 am Tag für Diätprodukte aus und mit einem 160 Milliarden Dollar Jahresumsatz schafft es die Schönheitsindustrie im Jahr 2005, ein bisschen älter, aber immerhin auf ein Drittel des Umsatzes der Stahlindustrie. Und das ist, denke ich, jetzt inzwischen schon nochmal immens gestiegen. Ja, also dass dieses wirtschaftliche Wachstum wäre jetzt an sich nicht so staunenswert, weil das Kapital ja doch schon immer großen Erfindungsreichtum bewiesen hat, was die Schaffung neuer Konsumbedürfnisse angeht. Jedoch lohnt es sich, einen genaueren Blick auf diese Rolle zu werfen, die der Körper hier spielt. Dies hängt eng zusammen mit der veränderten Rolle des Körpers im Prozess der Kapitalverwertung. Und auch mit einem veränderten Zugriff der Gesellschaft auf das Subjekt. War der Körper im industriellen Zeitalter noch unmittelbar erforderlich zur Produktion, so wurde körperliche Arbeit im postindustriellen Kapitalismus quasi abgeschafft und der Körper somit aus der Produktionssphäre ausgeschlossen. Marx Bestimmung, dass während der Arbeit, Zitat, ein bestimmtes Quantum von menschlichem Muskel, Nerv, Hirn und so weiter verausgabt wird, Zitat Ende, verändert sich dahingehend, dass die Rolle der Muskelkraft im Arbeitsprozess auf ein Minimum reduziert wurde. Also das gilt jetzt tatsächlich auch nicht für alle Arbeitsbereiche und vor allem auch vorwiegend für die industrialisierten Gebiete. Und dann geht es wahrscheinlich auch nochmal, müsste man das nochmal anders betrachten. So wird die menschliche Physis zum nutzlosen Ballast. Das Kapital kann eigentlich nichts mehr mit der Muskelkraft als variablem Kapital anfangen. Und deswegen kann es das Subjekt letztlich auch nicht. Denn in erster Linie hängt das Dasein des bürgerlichen Subjekts ab von seiner Fähigkeit zur Selbstverwertung. Wie die Psychoanalytikerin Susi Orbach in ihrem Buch Buddies Schlachtfelder der Schönheit beschreibt, gewinnt der postindustrielle Körper mit diesem Überflüssigwerden in der Produktionssphäre nun an Bedeutung im Konsumptionsprozess, also in der Freizeitsphäre. Also es findet hier eine Verschiebung statt. Der Körper verwandelt sich vom Produktionsmittel zum Produkt. Er wird jetzt in der Freizeit ökonomisch gefügig gemacht, und zwar durch endlose Disziplinierung und Gestaltung. Es gibt nichts mehr am Körper, was nicht einer Veränderung unterworfen werden könnte und auch soll. Und in dieser Verwandlung des Körpers zum technisch-künstlichen Produkt wird eben diese innere Natur nicht mehr nur für die Verausgabung von Arbeitskraft beherrscht und diszipliniert. Vielmehr wird die Leiblichkeit, also die erste Natur, und ihre Beherrschung mehr und mehr unsichtbar unter einer politisierten, inszenierten Oberfläche des Körpers. Also Roger Behrens nannte das auch mal die zweite Haut des Körpers, also das ist tatsächlich halt, ja, wie so eine zweite Oberfläche, die eben den Zweck hat, den Körper profitabel zu machen und das Subjekt verwertbar. Das heißt, der Körper eigentlich eine Schnittstelle zwischen Natur und Gesellschaft wird mehr und mehr von der Gesellschaft in Beschlag genommen Also das Subjekt voll durch und durch von der Gesellschaft diszipliniert. Dabei steht die Behandlung des Körpers unter einem Perfektionierungsparadigma, das sich ebenso, wie es sich von Natur gelöst hat, auch die gesellschaftliche Realität mehr und mehr verleugnet. Die herrschenden Körperideale, die man halt so im Kopf hat, oder also so ästhetische Bilder, sind eher oft gar nicht so der Realität entsprechend, sondern auch total krass bearbeitet halt technisch. So. Also dann kann man das auch sehen. Durch diese neue Gestaltbarkeit des Körpers und halt diese Bedeutung in der Konsumptionssphäre hat der Körper, also wächst auch die Funktion des Körpers für das Subjekt, oder die verändert sich. Also diese Gestaltung wird halt so zu einem krassen Zwang für das Subjekt. Am herrschenden Gesundheits- und Schönheitswahn wird deutlich, wie die Disziplinierung und die Gestaltung des neuen Artefakts Körper allein dem Einzelnen überantwortet bleibt. So konstatierte auch mal Lars Quadphase in einem Vortrag über Drogenpolitik und Gesundheitswahn eine neue Sorge um den eigenen Körper. Einerseits, also so immer mit der Frage verbunden, bin ich gesund genug und mache ich zu viel Sport oder bewege ich mich halt genug, oder ist meine Ernährung ausgewogen und immer, also ist alles eine Verantwortung des Einzelnen so. Und andererseits ist halt die Fähigkeit auch wichtig, den Körper nach den herrschenden ästhetischen Maßstäben kreativ zu gestalten. Diese Sorge und die beständige Arbeit am Körper scheint eng verknüpft mit der erfolgreichen Gestaltung des eigenen Lebens und der Verwirklichung individueller Wünsche. Also der Körper wird wie so eine Art Gradmesser der Selbstbestimmung. Also wo irgendwie vielleicht damals noch, also autonomes Subjekt vor allem sich dadurch auszeichnete, dass man einen gut bezahlten Job hatte und ein gut bürgerliches Leben im Privaten mit Familie, gehört halt heute noch mal mehr dazu, nämlich dass man ja sowas wie halt vielleicht gesunde, kalorienarme Küche, eine allmorgendliche Joggingrunde im Park oder das bevorzugte Treffen in Nichtrauchercafés. Es wird uns suggeriert, dass wir das mit viel Mühe auch schaffen können, gesund und schön zu sein und uns dabei dann auch erst richtig gut und frei fühlen können. Jene Form der Selbstkompetenz kooperiert hervorragend mit der neoliberalen Ideologie, dass allein die eigene Leistung zählt und jeder und jede dafür die gleichen Voraussetzungen mitzubringen hat. Und wenn man diese Voraussetzungen dann ordentlich nutzt, ist man auch gesellschaftlicher Anerkennung sicher. Die Art der körperlichen Gestaltung ist dann eigentlich nach oben offen, also vom trendigen Haarschnitt über den regelmäßigen Besuch im Solarium hin zur plastischen Chirurgie sucht sich einfach jeder und jede das Passende aus, um sich so zuzurichten, wie es die objektive Irrationalität erfordert. Anders ausgedrückt, man passt sich dem objektiven Zwang zur Individualisierung an, der kein Individuum mehr kennt. Wir wollen damit jetzt nicht bestreiten, dass die Auswahl an Style und Mode auch tatsächlich größer geworden ist und dass es auch vieles erleichtert, zwischen Minirock und Baggy Pants entscheiden zu können. Doch zunächst ist hier die These, dass bezogen auf den Körper die postmoderne Freiheit bloßer Schein bleibt. Denn gerade dieser Zwang zur Gestaltung und zur Kreativität ist Zeichen des gewaltsamen Zugriffs der Gesellschaft auf Subjekt und seiner Ohnmacht. Selbst mit einem guten Maß an Reflexion ist es schwer, sich den allgemeinen Normen zu entziehen. Alles Nicht-Normale fällt doppelt und dreifach auf, die Toleranzgrenze gegenüber Ungenormten sinkt. So ist es längst kein Schicksal mehr, ein haariges Muttermal auf der Schulter sitzen zu haben oder stark kurzsichtig zu sein. Wer hier nicht Skalpell oder Laser ihres korrektiven Amtes walten lässt, ist selber schuld und quasi asozial. Die Konsequenzen reichen bis in die Gendebatte. So werden heute dank pränataler Diagnostik und abseits der medizinischen oder humanen Notwendigkeit 90% aller Down-Syndrom-Babys abgetrieben, obwohl der gesellschaftliche Fortschritt mittlerweile genügend Möglichkeiten bietet, mit dieser Behinderung ein langes und zufriedenes Leben zu führen. Die Angst der Eltern, ihr behindertes Kind Diskriminierung auszusetzen und letztlich durch seine Existenz in der eigenen Selbstverwirklichung gehemmt zu werden, spricht einer freiheitlichen Gesellschaft Ruhm. Wo das Subjekt von klein auf lernt, sich auf eigene Verantwortung zu disziplinieren, kann es mit der Fähigkeit zu sinnlicher Erfahrung und Genuss, die von dieser Disziplin losgelöst werden, auch nicht mehr weit her sein. Dies findet etwa seine Äußerungen in den endlosen Reihen von Leitgenussprodukten, die Genuss und Disziplin derart miteinander verschmelzen lassen, dass ersterer eigentlich ad absurdum geführt wird. Einmal mehr scheint sich der instrumentelle Umgang mit der inneren Natur hier eher zu verschärfen, als einer Emanzipation der Sinne näher zu kommen, wie etwa Marx und später auch anschließend zum Beispiel Marcuse das äußerten. Deren Überlegungen zielten auf eine neue Qualität der Sinnlichkeit ab, die gegen die kapitalistische instrumentelle Aneignung der Natur in Anschlag gebracht werden sollte. So formuliert Marx in den philosophisch-ökonomischen Manuskripten, Zitat, erst durch den gegenständlich entfalteten Reichtum des menschlichen Wesens werden menschliche Genüsse fähige Sinne, welche als menschliche Wesenskräfte sich bestätigen, teils erst ausgebildet, teils erzeugt werden. Zitat Ende. Der sich entfaltende gegenständliche Reichtum durch die wachsende Produktivkraftentwicklung beinhaltet also nach Marx die Möglichkeit der Entfaltung der menschlichen Sinne. Genau, der menschlichen. Jedoch ging der wachsende Reichtum, der durch die instrumentelle Vernunft ja auch erst hervorgebracht werden konnte, eher einher mit der wachsenden Distanz zur Natur und der fortschreitenden Disziplinierung des Subjekts. Die Entfaltung der ungeheuren Warenansammlung ist also verbunden mit einer wachsenden Unfähigkeit sinnlicher Erfahrung und Genusses. Dieser und das damit verbundene Glücksversprechen sind mehr denn je der gesellschaftlichen Rationalität unterworfen. Oder also der gesellschaftlichen Disziplinierung. Also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, ein Eis kauft, wo irgendwie vorne Fett drauf gedruckt ist, wie viel Fettanteil der es hat und dass die Kalorienzahl runtergeht, dann also hat man sich da mit dem Genuss, den man vielleicht damit verbindet hat, den gesellschaftlichen Zwang auch gleich mit eingekauft. Dies wirkt sich auch auf die Sexualität aus. Wenn der Körper zur Ersatzwelt, wie Alice Schwarzer es einmal benannte, des Individuums wird, das Glück und Befriedigung in der Vervollkommnung seiner selbst zu finden glaubt und sich damit immer tiefer in sich und seine Konsumbedürfnisse verstrickt, kommt ihm die Fähigkeit abhanden, sich nach außen hin in der Bezogenheit auf seine Umwelt und andere Menschen zu verwirklichen. Ein solcher körperbezogener Narzissmus, also Narzissmus mit Bernd Nietzsche verstanden als Eigenliebe, hinter der der Selbsthass steckt, ein solcher Narzissmus verleiht der befreiten und individualisierten Sexualität hochgradig verdinglichende Züge. Der Körper, der eigene wie der des Sexpartners, der Sexpartnerin, wird zuvörderst als masturbatorisches Instrument betätigt, das bei richtiger Bedienung maximale Lust auslöst. Und das versteht sich bei möglichst wenig Einschränkung der allgemeinen Lustfähigkeit. Bei möglichst wenig Einschränkung der allgemeinen Leistungsfähigkeit. Dies zieht freilich die Sexualität selbst in Mitleidenschaft. Wer, statt sich hinzugeben, bei sich bleibt, in seinem gut verwertbaren, kunst- und mühevoll zurechtgezimmerten schönen Körper, verunmöglicht das temporäre, lustvolle Verlassen der engen Grenzen des Selbst, das sexuelle Befriedigung wesentlich ausmacht. Dies sei jetzt nicht gesagt, um Sexaffären generell zu denunzieren oder die traditionelle Ehe hochzuhalten, die bekanntlich auf Triebunterdrückung besonders der Frau beruht. Es soll lediglich betont werden, dass auch das Streben nach Lust der postmodernen Logik unterliegt, deren gesellschaftlicher Objektivität wir uns nicht entziehen können. Okay. Also jetzt kommen wir zu unserer These, dass die postmoderne Wahlfreiheit, wie Katja sie ja eben beschrieben hat, ihre Schranke vor allem am weiblichen Schönheitsideal findet. Und das soll dann des Weiteren erklären, warum der Spielraum für Abweichungen letztendlich doch so eng ist. Also wir hatten ja gerade schon ein bisschen rausgehört, dass die Gestaltung des Körpers eng verbunden ist mit einem gesellschaftlich propagierten Schönheitsideal. Und darum soll es jetzt gehen, um die Schönheit. Schönheit, wie sie Barbie und die jungen Hühner von Germany's Next Topmodel repräsentieren, negiert die erste und die individuelle zweite Natur des Körpers. Sie ist alterslos, erfahrungslos und geschichtslos, so anti-individuell wie nur möglich. Diese Schönheitsvorstellung erlaubt keine Alternativen, so viele Identifikationsangebote es für Frauen mittlerweile auch gibt. Barbie ist als Prinzessin, als Schwangere, als Pilotin und als Indianermädchen erhältlich. Und gerade das verdeutlicht, dass das gesellschaftliche Ideal, also infantilisiert und zugleich übersexualisiert zu sein, auf jeden Frauentyp zugreift, ganz unabhängig von dessen sonstiger Stilisierung. Also wer jetzt auf die Kanzlerin oder Hella von Sinn oder Beth Ditto verweist, vernachlässigt, dass diese prominenten Frauen seltene Ausnahmen von der Regel sind, die sich ihre Sonderrolle erkämpft haben, was es aber eben nicht verhindert. Dass es für jeden, der die Politik von Angela Merkel oder die Musik von Gossip nicht mag, ein leichtes ist, diese Frauen auf ihr nicht konformes Aussehen zu reduzieren. Das totalitäre Schönheitsideal von der Kulturindustrie bis in den letzten Winkel der Welt getragen, hat sich tief ins Bewusstsein und die Bedürfnisstruktur der Einzelnen eingefressen. Ästhetische Beurteilungen jenseits dieses Ideals scheint kaum mehr möglich. Etwas in uns erschrickt tief vor einem Rubens-Gemälde, das uns mythische Damenschönheit mit Doppelkinn und Dellen an den Oberschenkeln präsentiert. Es scheint, als seien wir bei aller Multimedialität eingleisig und standardisiert, was unsere ästhetische Rezeption von Körpern angeht. Das liegt daran, dass im gegenwärtigen Körperverhältnis Postmoderne und Patriarchat auf bedenkliche Weise zusammenwirken. Die Postmoderne fordert, wie ja schon ausgeführt, weitgehende Selbstkompetenz auch auf die Leiblichkeit bezogen. Das heißt, jeder und jede soll den eigenen Körper so formen, dass er die Individualität, Leistungsfähigkeit und Kreativität seines Besitzers ausdrückt. Dafür stellt die Kulturindustrie eine Vielzahl von Rollenmodellen und Lifestyle-Entwürfen zur Verfügung. Die äußerliche Kennzeichnung als Karrierefrau, Unterwäschemodel oder Punkerin oder besser noch als Geschäftsfrau mit asymmetrischem Haarschnitt und verruchter Unterwäsche kann auf diese Weise mit ein wenig finanziellem Aufwand und sorgfältiger Inszenierung der eigenen Körperlichkeit erreicht werden. Die Zweifelhaftigkeit dieser scheinbar so freien Identitätswahl zeigt sich an den Geschlechtergrenzen. Phänomene wie der metrosexuelle, also äußerlich verweiblichte Mann, zeigen nur, dass der Zwang zur optischen Selbststilisierung mittlerweile auch die Männer erfasst hat. Sie können nicht verhüllen, dass die postmoderne Vielfalt hilflos ist gegen den patriarchalen Zugriff auf den weiblichen Körper, der nach wie vor alle Frauen mit der Forderung konfrontiert, schön und begehrenswert zu sein. Es gibt Bilder der frechen Frau, der rebellischen und der androgynen Frau, aber kein einziges Rollenmodell einer Frau, die es geschafft hätte, sich vom Ideal des Sexobjektseins zu emanzipieren, ohne als asexuell oder frustriert zu gelten. Wie seit Jahrhunderten bestimmt der männliche Blick, welche Frauenkörper attraktiv sind, und wird von Männern genauso wie von Frauen bereitwillig reproduziert. Am besinnungslosesten von jenen, die sich im Playboy-Schlüppi ablichten lassen und halt meinen, damit den Gipfel ihrer sexuellen Freiheit erklommen zu haben. Auf diesem für Frauen neuralgischen Gebiet der sexuellen Attraktivität wirkt der postmoderne Imperativ zur Selbstgestaltung ebenso verführerisch wie trügerisch. Hatten in vergangenen Jahrhunderten Frauen einfach kurvig zu sein und allenfalls sittsam scheu zu gucken, um als begehrenswert zu gelten, ist eben heute mehr Einsatz vonnöten. Diejenige, der es an sexuellem, sozialen wie beruflichem Erfolg mangelt, verfügt eben nicht über genügend Eigeninitiative und Disziplin, um sich erfolgreich auch als Sexualobjekt zu vermarkten. Es ist vor allem der mit dem Schönheitsideal einhergehende Schlankheitswahn, der Frauen mit ihrem Körper Schindluder treiben lässt. Gehört es bereits seit vielen Jahrzehnten zur Schönheitsvorstellung in der kapitalistischen Gesellschaft, dass der rührige Bürger schlank und sportlich sein solle, also im Gegensatz zum schlemmenden Adligen und Feudalherrn, bezahlen heute Frauen mit ihrem Diätenkampf, dass sie gesellschaftlich neuerdings so viel Raum einnehmen. Es wird kein Zufall sein, dass ausgerechnet mit erstarkender Emanzipation die Frauen immer dünner werden sollen, vermutet Alice Schwarzer und fährt fort. Daran haben auch Aerobic und Bodybuilding wenig geändert. Im Gegenteil, diese Moden haben einerseits das Streben von Frauen nach mehr Bewegung und Stärke aufgenommen, es andererseits im Handumdrehen wieder pervertiert. Schlank sein und dekorativ, das bleibt das Gesetz. Zitat Ende. Körperlich so wenig raumgreifend wie möglich zu sein, wird zur Kompensationsleistung. Dass Frau trotz beruflichen Erfolgs und finanzieller Eigenständigkeit das alte, gefügige und damit begehrenswerte Weibchen geblieben ist. Die idealen Maße sind aber nur das hervorstechendste Merkmal der grassierenden Schönheitsvorstellung, die Kulturindustrie vor allem durch die Zunahme an Visualisierungstechniken dauerhaft und global präsent hält. Susi Orbach führt auf, wie sich das Schönheitsideal während der letzten Jahrzehnte stark verengt hat, sodass mittlerweile Frauen von Korea bis Nigeria mit dem Problem konfrontiert sind, dünn, großbusig, schmalnassig, lang, mähnig und möglichst auch hellhäutig sein zu müssen. Dieses Ideal ist zwar durchaus kombinierbar mit dem Gestus der Rockerin, der Wissenschaftlerin und der Abenteurerin. Am Modus des Begehrenswertsein müssens allerdings kommt keine vorbei, die etwas gelten will. Der kulturindustrielle Identitätenreigen macht hier Minuspunkte gegenüber dem großen Bruder Patriarchat. Also sind Brustvergrößerung und Fettabsaugung, also sie bilden mit dem Anteil von 40% die unerreichte Spitze in der plastischen Chirurgie. Also dass wir das Fazit ziehen können, dass das postmoderne Körperverständnis die patriarchale Verwiesenheit der Frau auf ihren Körper eher noch verschärft. So. Also dieses Verwiesensein der Frau auf ihren Körper ist dann eben auch in den Sozialisationsprozess eingeschrieben, der jetzt hier noch ein bisschen genauer betrachtet werden soll, weil hier die Kontinuität und Gewaltförmigkeit der geschlechtsabhängigen Konstitution besonders deutlich wird. Wie bereits angeschnitten, haben Frauen die größere Last dieses Körperideals zu tragen. Von Kindesbeinen an werden sie auf ein repressives und wenig variables Körperbild geeicht. Der Grundstein für das desaströse Verhältnis vieler Frauen zu ihrem Körper wird in der geschlechtsspezifischen Sozialisation gelegt. Also die ist eben ein Resultat des aufgeklärten patriarchalen Körperverständnisses und wirkt trotz aller gesellschaftlichen Fortschritte in Richtung Gleichberechtigung ungebrochen fort. Während der frühen Jahre findet statt, was Orbach als Verkörperungsprozess bezeichnet. Einhergehend mit dem Erwerb der Geschlechtsidentität werden das Verhältnis zum eigenen Körper und damit auch die Vorstellungen und Ideale von dessen Beschaffenheit und die damit verbundene Bedürfnisstruktur begründet. Wenn ein Kind also in den ersten Interaktionen und Kommunikationen mit seinen Eltern und eben noch der restlichen Umwelt immer wieder physiologische und emotionale Mangelsituationen erfährt, werden diese später in einem destruktiven Umgang mit dem Körper äußern. Und vor allem führen sie dazu, dass den Betroffenen der Zugang zu ihren Bedürfnissen versperrt bleibt, da diese frühen Mangelsituationen eben noch nicht gedeutet und artikuliert werden konnten. Freud beschreibt in das Ich und das Es, dass verdrängte Gefühle und Ängste, also die nicht ins Bewusstsein gelangen, auf körperlicher Ebene verbleiben. Beispielsweise zeigt der Körper durch Verkrampfen oder Lähmungsneurosen an, dass jemand, der sich furchtlos gibt, eigentlich Angst und große Unsicherheit empfinden müsste. Also durch diese Mechanismen wird der eigene Körper schnell unvereinbar mit einem positiven Selbstbild, weil man ja eigentlich viel toller und leistungsfähiger gerne wäre und der Körper da manchmal nicht mitmacht. Die weibliche Sozialisation beginnt bei der geringeren Stillzeit für Mädchen, die Feministinnen bereits vor vielen Jahren beobachtet haben. Mädchen wird weniger Hunger und, wenn sie laufen lernen, ein geringerer Bewegungsdrang zugestanden. Von vornherein bekommen sie weniger zu essen und werden in ihrer körperlichen Aktivität weniger ermutigt. Also zum Beispiel hat eine Familie eine Tochter und ein Sohn, ist eben ziemlich klar, wen der Vater ohne böse Absichten, ohne es überhaupt zu merken, zum Fußball mitnimmt und wer zu Hause sitzen bleibt und Sandkuchen bäckt, von ängstlichen Mutteraugen überwacht. Angesichts solcher Tatsachen ist es dann ein bisschen hanebüchen, die körperliche Schwäche der Mädchen, also verglichen mit der Jungen, die ja real existent ist, aus ihrem biologischen Geschlecht, also aus ihrer Gebärfähigkeit herleiten zu wollen. Wie Schwarzer in der große Unterschied feststellt, sind sich Männer und Frauen körperlich umso ähnlicher, je besser es um die gesellschaftliche Situation der Frau bestellt ist. Die britische Feministin Natasha Walters beschreibt in ihrem Buch Living Dolls, dass das Korsett der geschlechtsspezifischen Erziehung akut wieder enger geschnürt wird. Es gibt heute kaum mehr Kinderkleidung oder Spielzeug, das nicht durch die Signalfarben rosa oder blau eindeutig Jungen oder Mädchen zugeordnet wäre. Auch Kinderbücher sind nicht neutral. Sie handeln entweder von Abenteuern und Welterkundung oder sie sind rosa und glitzern. Also diese Zuordnungsirrsinn erschreckt sich dann ja dann wirklich auf die absurdesten Gebiete. So gibt es im Supermarkt heutzutage rosa eingefärbte Fruchtsaftgetränke, eigens für Mädchen. Natasha Walters beschreibt, dass heute für Mädchen die Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkter sind, sogar als noch vor einigen Jahrzehnten. In einer Zeit, da Frauen studieren und Karriere machen, da ihnen bürgerlich gesprochen die ganze Welt offen steht, gibt es für kleine Mädchen kein Entrinnen aus der rosa Puppen- und Prinzessinnenwelt. Mädchen und junge Frauen haben wenig Freiheit zu entscheiden, welche körperlichen Merkmale ihnen gefallen und wie sie selbst gerne aussehen möchten. Auch hier zeigt sich der patriarchale Gegenzug zur Emanzipation der Frau, unterstützt vom postmodernen Diktat der gefälligen Selbstgestaltung, das letztlich eben doch kaum spontane und spielerische Akte der Selbstfindung erlaubt. Denn gerade weil der kindliche Alltag von kulturindustriellen Produkten durchzogen ist, wird es zunehmend schwieriger für Mädchen, Puppen und zartfarbene Kleidchen links liegen zu lassen und einfach wildfang zu sein. Genauso wie Jungs es kaum noch wagen können, zum Spielzeug ihrer Schwester zu greifen und sich damit als weiblich zu identifizieren und sich dem Gespött der anderen Kinder auszusetzen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass schwul, also mädchenhaft und fett unter Kindern zu den beliebtesten Schimpfwörtern mit der größten Beleidigungskraft zählen. Statistiken belegen, dass sich ein Großteil der Mädchen schon im Grundschulalter zu dick findet. Das Fundament zur späteren Bulimie, Mager- oder Esssucht, die Leistungsanforderungen an den Körper ebenso affirmieren, wie sie dagegen rebellieren. Auf der weiblichen Kindheit lastet also ein ungeheurer Normierungsdruck, Prinzessin zu sein. Der frühe Zwang zum Schlank- und Süßsein leitet die Standardisierung der Mädchenkörper ein. Er trotzt den scheinbar vielfältigen Wahlmöglichkeiten, die sich später vor jungen Frauen auftun. Er zieht sich dann zieht sich dieser Normierungsdruck als ein roter Faden durchs Frauenleben bis hin zum Schund der völlig entharten Körper und weißest möglichen Zähne, wie ihn eben auch das Urmodell des sexistisch zugerichteten Körpers, die bereits beschimpfte Barbie-Puppe, aufweist. Dass Barbies Plastikkörper der menschlichen Anatomie widerspricht, also ihre Brüste würden den westentalierten Leib nach vorne ziehen und sie würde halt einfach umkippen, wird nicht erst am lebensgroßen Modell im Spielzeugmuseum deutlich. Das Schönheitsideal ist tatsächlich ein Ideal, nämlich unerreichbar. Den enormen gesellschaftlichen Druck, mit dem es eingefordert wird, hinzugerechnet, nimmt seine krankmachende und lebens-, also letztlich körperfeindliche Wirkung nicht wunder. Aber dazu später mehr noch mal ein paar Worte zu den Jukes. Also als ein gesondertes Phänomen postmodernisierter Körperverhältnisse tritt uns dann die Übertragung dieses weiblich zurichtenden Körperbilds auf Jungs und Männer entgegen. Das lässt sich so erklären, dass die globalisierte Wirtschaftswelt fordert, ungeachtet über kommende Rollenverteilung, eine möglichst vielseitige Verwendbarkeit der Arbeitskräfte. Dabei zählen dann zu den veränderten Rollenanforderungen für männliche Arbeitnehmer neben Soft Skills wie Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen und diesem ständigen Lächeln eben auch ein gepflegtes und gestyltes Äußeres, wie es sich im Geschrei um Metrosexualität und Herrenkosmetik äußert. Obwohl das Körperverhältnis junger Frauen und Männer noch sichtlich auseinandergeht, sind experimentelle Frisuren, Diäten und sportliche Exzesse zugunsten einer schmalen, sehnigen Silhouette mittlerweile auch bei Jungs keine Seltenheit mehr. Auf der Erscheinungsebene holt also der Körperfetisch das männliche Geschlecht langsam ein. Doch bleibt eben zu beachten, wie fruchtbar der Boden ist, auf den die aktuellen Körperzwänge fallen. Und Frauen sind eben diesbezüglich dank ihrer Sozialisation weitaus gefährdet, gelten sie doch in ihrem innersten Wesen als Körper, als Natur, anders als der Mann, der eben auch und in zweiter Linie Körper ist. Ja, Diese Körperzwänge, die wir halt beschrieben haben, führen halt zu so einer Zunahme an körperpathologischen Störungen, also die ja auch immer so ein Ausdruck sind von, also oder die Symptomatiken so von psychischen Störungen sind ja auch immer Ausdruck auch irgendwie von der Zeit und deswegen würde ich nochmal auf diese Körperpathologien näher eingehen, dass man, also was ich auch so als so eine negative Selbstermächtigung bezeichnen würde. Im Sozialisationsprozess und darüber hinaus wird also in einer Weise auf den weiblichen Körper zugegriffen, die oft einem stabilen Körper selbst im Wege steht. Frauen lernen, ihren eigenen Körper als Ausbeutungsobjekt zu behandeln. Das heißt, Konflikte der Einzelnen mit der Gesellschaft, also zunächst halt erstmal in der Familie, in denen der Konflikt mit der weiblichen Identität halt immer eine, also häufig eine vorrangige Rolle spielt, entladen sich eben zunehmend am Körper. So wird der Körper zum Austragungsort psychischer Konflikte, in dem das Ich ihn zum Objekt macht. Körperpathologische Störungen wie Essstörungen, aber auch Ritzen und Suizid können deswegen auch als eine Art Spiegel der gesellschaftlichen Realität verstanden werden, in der die gesellschaftlichen Anforderungen an den weiblichen Körper derart groß sind, dass das Ich das selbst, Körper selbst schnell als fremd und widersprüchlich empfindet. Also widersprüchlich meint die Unvereinbarkeit zwischen dem eigenen Selbstentwurf, wie er also auch in der Kindheit herangewachsen ist, und der weiblichen Identität, die dann während der, vor allem während der Pubertät, also wir auch gerade schon gehört haben, vorher auch schon, aber also von außen gefordert wird und als einengend empfunden wird. Und ja, also es ist so ein Widerspruch zwischen Frau und Ich-Sein. Und dies kann allzu oft nicht mehr anders als über den Körper kompensiert werden und wird zudem als eine selbstverschuldete Verfehlung erlebt. Der Körper wird in diesen Körperpathologien nicht mehr als kontrolliert gestaltet und inszeniert, sondern zunehmend entwertet und zu einer Art Container für verdrängte Wünsche und Gefühle, die nicht mehr ins Bewusstsein dringen sollen. Magersucht und Esssucht, jetzt mal, also die populärsten Störungen, sind dabei zwei Seiten derselben Medaille. Schön muss ich sein, dann kann und darf ich alles, ist die Logik, die dahinter steht. Das ebenso falsche wie verführerische Versprechen. Die Psychologin Lilly Gast hat eindrücklich beschrieben, wie konkret die Magersucht ein verzweifelter Versuch ist, diesen Widerspruch zu lösen, also das eigene bedrohte Ich zu schützen, indem der Körper abgespalten und zum Träger gesellschaftlicher Anforderungen wird. Das Aushungern des Körpers ist hier die systematische Reduktion der Angriffsfläche für patriarchale Strukturen, also der Versuch, diese gesellschaftlichen Anteile zu vernichten. Ein anderes Beispiel gibt Orbach in ihrem Anti-Diät-Buch von 1978, worin sie darstellt, dass viele übergewichtige Frauen unbewusst ihr Fett als Schutzschild nutzen. Einerseits, um sich damit gegen den sexualisierten Zugriff der Gesellschaft zu wehren und andererseits auch als Polster, das Gefühle wie Zorn, Angst und Neid verschluckt, weil wenn sie sie zeigen würde, das würde halt ihrer Vorstellung von sich als großzügiger, umgänglicher Frau widersprechen. Dafür nimmt sie die allgegenwärtige Diskriminierung für ihr nicht genormtes Aussehen in Kauf. So verzweifelt sie sich andererseits auch mit immer neuen Diäten dagegen stemmt. An dieser Spaltung zwischen dem Ich und dem eigenen Körper wird deutlich, wie schwer es ist, sich des eigenen Körpers selbstbestimmt zu ermächtigen. Zwar ist es zunächst einmal so, dass diese Symptomatiken weibliche Stereotype reproduzieren. Die Reduktion der Frau auf ihren Körper wird ja von den Betroffenen selbst auch nochmal gesteigert. Andererseits können halt Körperpathologien auch als ein eben verzweifelter Versuch der Rebellion gegen die Normierung verstanden werden. Nämlich indem sie zeigen, dass diese Zwänge halt in eklatantem Widerspruch zur eigenen Selbstverwirklichung stehen. Das Dilemma ja, dieser Art von Rebellion ist natürlich, dass der Kampf um Selbstverwirklichung gegen sich selbst und nicht irgendwie gegen gesellschaftliche Verhältnisse ausgetragen wird. Dieses zugrunde liegende Spannungsfeld zwischen der Ohnmacht gegenüber den gesellschaftlichen Anforderungen und dem subjektiven Wunsch, sich des Körpers zu ermächtigen, ja, scheint das zu sein, was den gegenwärtigen Manipulationen um den Körper gemeinsam ist. Und vielleicht auch ihr gemeinsames Potenzial, also sowohl im Aushungern des Körpers wie auch im Entschluss, sich auf den Operationstisch den Traum von den richtigen Maßen zu erfüllen. Also gerade in der Anpassung an das Schönheitsideal ist der Wunsch bewahrt, anders zu sein und ein glückliches Leben zu haben, ein glücklicheres Leben, als es die gegenwärtigen Verhältnisse ermöglichen. Also in diesem Bedürfnis nach einem schönen Körper könnte man halt sagen, dass trotzdem noch ein Bedürfnis nach Emanzipation aufscheint, an dem auch in postmodernen Verhältnissen festzuhalten wäre. Um der Emanzipationsmöglichkeit Raum zu geben, müsste jedoch darauf reflektiert werden, dass die Hoffnung auf ein besseres Leben nicht durch endlose körperliche Selbstgestaltung zu verwirklichen wäre. Denn da diese sich ja auch immer notwendig am Schönheitsideal orientiert, fast notwendig. Ein wenig anders wäre es halt um alternative Schönheitsvorstellungen bestellt, die ein punktuelles Entrinnen bieten mögen. Also die Frage zum Beispiel, ob der Körper in einer Queer-Kneipe mit individualisierten Gästen als Ort der gelebten Möglichkeiten, wie Judith Butler das einmal forderte, präsent ist, ja, bleibt zu diskutieren. Oder halt, ob diese, also so eine Queer-Kneipe mit anderen, die sich halt mit anderen Schönheitsvorstellungen labelt, nicht einfach nur eine Marktlücke füllt in der neoliberalen Suppe, also abgesehen von der lebensweltlichen Erleichterung, die solche Orte bringen mögen. Ein für uns eindeutiges Beispiel positiver Körperermächtigung hingegen wäre jene Frau, die im Selbstverteidigungskurs gelernt hat, ihre sozialisationsbedingten Defizite, die Körperkraft angehend zu kompensieren und die folglich nachts im Park keine Angst mehr hat. Zu der Frage, was eigentlich Schönheit ist, kann man jetzt nicht länger ausführen, aber ganz kurz hat Magnus Klaue dazu einmal formuliert, Zitat, dass Schön nur genannt werden kann, was in bestimmtem Widerstand gegen die ärmliche Realität am Versprechen von Glück und Erfüllung festhält, während hässlich nur genannt werden kann, was als untilgbare Wunde an die Lüge erinnert, die jeder Form von Schönheit innewohnt, welche sich als unmittelbarer Bestandteil der Wirklichkeit aufspreizt. Also Schönheit wäre danach der etwas, was dem gegenwärtigen Schönheitsideal entgegengesetzt ist. Es wäre halt was nicht im Bestehenden aufgeht, indem es sich, also zum Beispiel durch einfache Formeln wie die Maße 90-60-90 herstellen und verwerten lässt. Schön wäre zu nennen, was den Einzelnen verzaubert und betört durch ein Gemisch von Eigenschaften, das nicht leicht zu entschlüsseln ist, weil es zutiefst individuell berührt. Also wie das wäre halt sowas wie beim Verlieben, dass sich halt nicht nach den Kriterien der gängigen Schönheitsvorstellung richtet, zum Beispiel. Schönheit eines Menschen, eines Kunstwerks oder der Natur intensiv zu erfahren, erfüllt mit Staunen und Sehnsucht nach Erhalt der Erfahrung, dass es so schön bleiben möge, und enthält insofern einen Moment des Utopischen. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende und jetzt zum Schluss halt noch die Frage nach einem Ausweg aus dem Körperdilemma. Das Ziel einer Kritik postmoderner Körperverhältnisse kann natürlich nicht die Aufhebung des Körpers, also es kann nicht die Emanzipation vom Körper sein. Vielmehr bietet es sich an, einen Zustand der Versöhnung mit dem Körper anzustreben, wie er nun einmal geworden ist. Sich mit dem Körper aussöhnen, das bedeutet auf individueller Ebene anzuerkennen, dass man körperlich durch die eigenen Sozialisationserfahrungen unwiederbringlich geprägt ist. Geprägt vom sozialen Geschlecht, von vielfältigen Leistungsanforderungen, von normativen Körpermaßen und Gewichtsvorstellungen, dass man geprägt ist letztlich von der Zerrissenheit des abendländischen Subjekts. Das alles ist nicht wieder gut zu machen. Deshalb scheint eine Art Essentialismus der zweiten Natur uns der beste Weg zu sein, mit dem Körper durchs Leben zu kommen. Es wäre eben anstrengend und überaus kräftezehrend, einen durchschnittlichen europäischen Frauenkörper auf das Kraftniveau und den Fettanteil eines europäischen Mannes zu bringen, der als Kind rumgetobt ist und Möbel zerdeppert hat, während seine Schwester zum bewegungsarmen Puppenspiel angehalten wurde. Und ein Mädchen, das immer pummelig gewesen ist, müsste sich eben ein Äußerstes an Selbstdisziplin antun, um noch den Traum von sich als Königin der Laufstege zu verwirklichen. Die Sozialisation, die unsere Körper geprägt hat, ist nicht umkehrbar, allenfalls therapeutisch oder durch viele positive Erfahrungen korrigierbar. Ihr völlig konträre Wege zu beschreiten, intensiviert die Gewaltförmigkeit des instrumentellen Körperverhältnisses, mit dem wir es ja zu tun haben. Schönheitsoperationen, Diäten, Leistungssport und die Einnahme von Hormonen, sei es um Pickel loszuwerden oder um Muckis zuzulegen, all das ist Ausdruck von Gewalt gegen den eigenen Körper und seine Bedürfnisse, die wohl erwogen werden will. Wie viel angenehmer, wenn es uns gelänge, die Verschönerung, die wir mit unseren Körpern anstellen, auf gewaltärmere Verfahren wie Klamottenwahl, Frisuren, Haare färben, vielleicht eben auch Piercen und Tätowieren zu begrenzen. Also Verfahren, die weniger den qualvollen Aspekt der körperlichen Selbstdarstellung in den Vordergrund rücken. Die negative Kritik des schlechten Bestehenden sollte nicht am eigenen Körper ausagiert werden. Weder mit einer Überhöhung noch mit einer Negation des Körpers. Dieser darf eben nicht zur Ersatzwelt verkommen für die Wünsche und Ansprüche, die man eigentlich ans Leben hat. Doch geht es uns nicht allein darum, menschliche Aktivität in bessere Bahnen umzulenken, sondern auch um eine passives Vermögen, die Wiedergewinnung der Erlebnisfähigkeit. Denn wenn es gelänge, den Zwang zur Selbstinszenierung wenigstens teilweise außer Kraft zu setzen und die Festung Körper ein wenig lockerer zu überwachen, ließe sich vielleicht ein Stück jener kindlichen Freiheit und Freiheit rückerlangen, offen und neugierig auf die Menschen und die Dinge reagieren zu können. Ein entspanntes Verhältnis zum Körper, wie er eben ist, wird ihn wieder einsetzen in seine Aufgabe als Ort individueller Erfahrungen und sinnlichen Genusses, mithin als Glücksmöglichkeit. Ein zuneigungsvolles Körperverhältnis, das Genusserleben fördert, das auf die Außenwelt bezogen ist, statt auf Körperoptimierung, scheint uns weniger anfällig zu sein für die Verheerungen des objektiven Schönheitswahns. Es bleibt zu überlegen, ob der Körper zugerichtet und gleichwohl sich hartnäckig dem unerreichbaren Ideal verweigernd nicht gar als Bastion des Widerstands gegen ästhetische und andere Zumutungen des Hier und Jetzt interpretiert werden könnte. Denn zeigt es sich nicht häufig, dass der Körper wachsamer ist als der kritische und reflektierte Geist, was die eigenen Befindlichkeiten angeht. Er zeigt durch Müdigkeit und Kopfschmerzen, dass wir überanstrengt sind und nicht mehr arbeiten können. Durch Hunger, dass wir aller Kalorienrechnerei zum Trotz etwas essen müssen. Durch Verdauungsstörungen, dass uns bestimmte Dinge nicht bekommen, physiologisch wie im übertragenen Sinn. Die Unmittelbarkeit der körperlichen Erfahrung setzt manchmal Grenzen, die wir vielleicht verbal oder theoretisch noch nicht fundieren können. Insofern lohnt es allemal, sich des Körpers anzunehmen.